3. Guten Tag, ich bin Alois Huber. Ich habe um 10 Uhr einen Termin bei Frau Dr. Beile. Guten Tag, Herr Huber. Leider kommt Frau Dr. Beile heute etwas später. Können Sie vielleicht hier warten? Ich habe sehr wenig Zeit. Wie lange muss ich denn warten? Eine halbe Stunde, bis 10:30. Gut, dann bin ich in 30 Minuten wieder hier. Guten Tag, ich bin Alois Huber. Ich habe um 10 Uhr einen Termin bei Frau Dr. Beile. Guten Tag, Herr Huber. Leider kommt Frau Dr. Beile heute etwas später. Können Sie vielleicht hier warten? Ich habe sehr wenig Zeit. Wie lange muss ich denn warten? Eine halbe Stunde, bis 10:30. Gut, dann bin ich in 30 Minuten wieder hier.